jeden Tag kann man es sehen, was für Gestalten die Fäden ziehen. Wer so regiert, befiehlt, bestiehlt, und so mancher Bürger hat sie auch noch gewählt. Viele von ihnen sind schon lange dabei, früher warfen sie Steine auf die Polizei. Militant, gewaltbereit und hat es gekracht, waren sie ganz vorn bei so mancher Straßenschlacht. Und heute hört man sie im Volksempfänger, gute Miene zum bösen Spiel. Worte voller Schwachsinn und das wissen sie genau. Haltet euer Maul! Halt einfach mal die Fresse! Halt einfach mal die Fresse! Halt einfach mal die Fresse! Halt dein Maul! Halt einfach mal die Fresse! Halt einfach mal die Fresse! Halt einfach mal die Fresse! Halt dein Maul! Schutz, manchmal Immunität. Ich frage mich, wie so etwas geht. Als Sympathisanten zum Gesindel gefällt und Ermittlungen wurden einfach eingestellt. Sie selbst wissen am besten, wie es war, wie die Ermordung des Wirtschaftsministers geschah. Kontakte zu den Tätern, es ist bedauernswert, wurden einfach unter den Tisch gekehrt. Und spricht man sie heute darauf an, ist es erstaunlich, dass man sich an nichts erinnern kann. Lügen geschützt durch die eigene Presse. Haltet die Fresse! Halt einfach mal die Fresse! Halt einfach mal die Fresse! Halt einfach mal die Fresse! Halt dein Maul! Halt einfach mal die Fresse! Halt einfach mal die Fresse! Halt einfach mal die Fresse! Halt dein Maul! Korruption in der Opposition gegen unsere Nation, Unterdrückung, Verfolgung, Spionage und so viel Scheiße aus so mancher Visage. Halt einfach mal die Fresse! Halt